Zwar hatten sicher auch die ersten Pflanzen schon Einfluss auf die Systeme der Erde, aber erst nachdem die komplexesten Gefäßpflanzen, die Bäume, auf der Bildfläche erschienen waren, setzten sich solche Veränderungen allgemein durch. Die ältesten Fossilien höherer Pflanzen, Gefäßpflanzen oder Tracheophyten mit Xylem, Phloem und kompliziert verzweigten invasiven Wurzeln, die besser zu unserer traditionellen Schulbuchdefinition von Pflanzen passen, stammen aus Kanada und wurden auf ein Alter von rund 420 Millionen Jahren datiert. Sie lebten also erst fast 80 Millionen Jahre, nachdem die ersten Pflanzen das Land besiedelt hatten, und sind die ersten Vertreter der vielfältigen, komplexen, grünen Pflanzenwelt, die wir heute kennen. Wenig später, im Devon, vor rund 419 bis 359,3 Millionen Jahren, erschienen die ersten Bäume auf der Bildfläche. Gegenüber anderen Pflanzen haben Bäume gewisse evolutionäre Vorteile, die ihnen einen schnellen Erfolg ermöglichten. Wie nicht anders zu erwarten, versetzt ihr robuster Aufbau sie in die Lage, höher zu werden und besseren Zugang zu Licht für die Photosynthese zu erlangen. Mehr Photosynthese bedeutete mehr Masse, sodass die Wurzelsysteme auch in größerer Tiefe und in größerem Umkreis nach Nährstoffen suchen können. Gleichzeitig sorgten die Wurzeln und ihre hilfreichen Pilze für mehr Verwitterung, wodurch sich die Bodenbildung beschleunigte und sich das Gebiet, in dem Pflanzen Wurzeln schlagen können, stark vergrößerte. Durch mehr Photosynthese steigt auch die CO2-Menge, die aus der Atmosphäre aufgenommen wird. Da ein großer Teil dieses CO2 in robusten Baumstämmen aus Lignin und später aus Holz gespeichert wurde, und da diese Stämme auch nach dem Tod des Baumes der Zersetzung widerstanden, wurde es dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt, sodass der relative Anteil des Sauerstoffs in der verbliebenen Luft stieg. Die wahren Giganten der Pflanzenwelt und ihre Wirkung auf die Systeme der Erde waren ins Dasein getreten. Bis vor kurzem glaubte man, die Geschichte der Bäume auf der Erde habe in einem Steinbruch nicht weit von Albany im US-Bundesstaat New York begonnen. Dort, im Riverside Quarry bei Gilboa, waren Arbeiter in den 1920er Jahren beim Abbau von Steinen für ein Staudammprojekt auf hunderte baumstammähnliche Gebilde gestoßen, die eines nach dem anderen aufrecht aus dem Gestein ragten, das sie abschlugen. Man rief Winifred Goldring, 1888 bis 1971 hinzu, die erste Professorin für Paläontologie im Staat New York. Ihre Untersuchungen an den erstaunlichen Funden prägten fast ein Jahrhundert lang die Diskussion über vorzeitliche Wälder. In den Stämmen erkannte man Eosperma topteris, eine Pflanze, die stark den heutigen Baumfarnen ähnelt. Sie wurde zwar als im weitesten Sinne baumartig eingestuft, hatte aber keine echten Blätter. Die Photosynthese lief vielmehr in Wedeln, wie denen der Palmen ab, die an nahezu senkrecht stehenden Zweigen ansetzten. Die Stämme von Eosperma topteris wurden auf ein Alter von rund 380 Millionen Jahren datiert und bestanden nicht aus Holz, sondern aus einer widerstandsfähigen, hohlen Ligninstruktur. Später, in den 2000er Jahren, fand man in Gilboa eine anorophyton-ähnliche Ranke, die offensichtlich zusammen mit Moosen an den baumförmigen Eosperma topteris in die Höhe geklettert war.